hab wieder mal lange war. Irgendwas mag ich machen, doch mir fällt nix ein. Ruf an Havara an, vielleicht sagt mir der was gescheites. Wenn er eine Idee hat, war das wirklich nice. Was, die mag was schön und die Stimmung genießen. Eine super Location, wer kennt mir das bieten? Einen guten Wein trinken, einen Abend verbringen. Waldviertler Schmackerl zur Musik mitsingen. In einem schönen Wirtshaus hocken, gemeinsam mit Freien. Kulinarische Verpflegung im Bereich der Jahreszeit. Tut es ja so leer und wieder heim. Was mir noch wichtig ist, ist ein freiliches Personal. Ein sogenanntes Top-Team in dem Wirtshaus. Bei der Krassel wird's in Fimi Wirtshaus. Mein Freund fährt mit mir dann nach Mörzersdorf. Im Waldviertel am Moos, das gehört sich dort. Geh mal zur Krassel, Wirtin, geh mit mir mit auf einen gemütlichen Tag. Den haben wir bestimmt. Weil nur bei der Graselwirtin gibt's kein Langever. Hausmannskostspezialitäten und noch allerlei. Mein Havara hat recht gehabt, die Stimmung ist super. Ich geh da eine und bin auf einmal gut drauf. Dieses Gasthaus hat mein Tag jetzt gerettet. Die Graselwirtin super, darauf kannst du wetzen. Super Flair ist vorhanden, ein gemütliches Ambiente. Ich fange zur Musik zu tanzen und heb die Hände. Wann ich bewerten müsst, da gibt es volle Punkte an Zahl. Daumen hoch für alle Kunden sind froh. In einem schönen Wirtshaus hocken, gemeinsam mit Freien. Kulinarische Verpflegung im Bereich der Jahreszeit. Ist es so leer und wieder heim. Was mir noch wichtig ist, ist ein freundliches Personal. Ein sogenanntes Top-Team in dem Wirtshaus. Bei der Grasel wird's in Fimi Wirtshaus. Ich fahr mit meinem Freund wieder nach Mörzersdorf. Im Waldviertel am Moos, das gehört sich dort. Geh mal zur Grasel Wirtin, geh mit mir mit auf einen gemütlichen Tag. Den haben wir bestimmt. Weil nur bei der Graselwirtin gibt's kein Langeber. Hausmannskostspezialitäten und noch allerlei. Geh mal zur Graselwirtin, geh mit mir mit auf einen gemütlichen Tag. Den haben wir bestimmt. Weil nur bei der Graselwirtin gibt's kein Langeber. Hausmannskostspezialitäten und noch allerlei.